Sterne zu kommen. Ja? Und gar kein Verständnis dafür zu haben, dass die Menschen so primitiv sind. Ja? Also diese Dummheit, die da zu bringen, dass das nicht begrenzt hat, dass das nicht alles so ist. Mauern, Leben gerutscht. Ja? Dummheit, niemand irgendwie nüchtern Sachen beurteilen kann und daraus eine Entscheidung trifft, sondern alles total emotionell und dumpf über Affen passiert. Ja? Ja, wir sind damals mit dem Ergebnis gekommen, wir sind am Anfang von einem neuen Zeitalter, die Illuminati sind neue Cosmic Killer und so Geschichten, ja. Wir waren der festen Überzeugung, der für jeden hat recht. Was jetzt kommt, ist volle Kanne das Öffnen, also Bewusstseinserweiterung. Die Menschen werden jetzt schlau und so, ne? Das kann ja stimmen. Ja. Oder kann man intelligent spielen, ein bisschen Gegner, ne? Ich will die Mühe an den Gegner des Stauhals und da bin ich zusammen. Ja. Neue Version, wie du sitzt, Zeitung durchgeblättert über den Mauerfall. Ne? Das sind neue Rechner, die man wohl damals gesagt, wir sind das Volk. Ne? Was sie auch an so einem Ort haben gucken, ne? Die Berufe sind einfach. Das ist doch spannend. Und die als Poster erzählen, was sie gerufen haben. Naja, die haben. Die Kinder haben das schon lange für mich durch. Ja. Und, das Äußere ist. Zumindest das Äußere und der totale Beleg für das, was ich da immer so sagen. Ich meine, der nächste Aspekt ist, dass man halt einen Befall macht, der sich die Zeit aller werden. Und, dass man es irgendwie geschafft hat, unsere Seele zu verstehen. Ne? Und, dass die Fragen, die wir an einem ganz bestimmten Punkt gestellt werden müssen, offiziell noch nicht gestellt werden. Dazu gehört zum Beispiel für mich, dass ich davon ausgehe, dass wir alle wiedergeboren werden. Wiedergeboren. Ja? Für erhebliche Selbstverständlichkeit. Ja, für mich nicht, ne? Für erhebliche Selbstverständlichkeit. Ja. Für euch, die Hippies sind Buddhisten. Die Hippies sind im Grunde ihres Herzens in das Buddhisten. Total verbunden mit dem ewigen Kreislauf der Natur. Ja? Und zum Kreislauf der Natur gehört, dass es im Winter und im Frühjahr gibt. Ja. Gut, da habe ich auch kein Problem mehr. Ja. Und das ist aber jetzt eine Frage, die, sagen wir mal, so religiöse Bereiche. Ja? Wo du dann halt in entweder konfrontiert bist mit dem Stil, in dem du erzogen wendest, halt im gut katholischen Stil, dass es ganz bestimmte Dogmen gibt, die an denen du in deinem Leben noch nie gekratzt hast, obwohl in dem Moment, wo du anfängst, von zu kratzen, die sofort abbrechen. Ja? Aber für dich ist es vielleicht noch nie bestimmt Bedarf, verstanden hat, von zu kratzen, oder du von vornherein gesagt hast, das ist der Kurs. Ja? Geh mir eine Hölle. Was passiert mit deinem Tod? Kommst du in die Hölle? Darf ich doch 100% mitfahren. Oder die Jungfräulichkeit der Gottesmutter oder so, das sind für dich keine Fragen. Ja. Na? Über den Tod als solchen, ich meine, dazu als Deadhead. Na? Deadhead möchte komplett überzeugen, der kompletten Wiedergeburt überzeugen. Wovon handeln denn die Deadsons? Von deinem Tod? Nee, ich bin die Deadsons handeln grundsätzlich vom Sterben und wieder wach werden. Von der LSD-Kram. So, genau das. Für mich ist ein LSD mit deinem Tod. Dann durch die Tür gehen und auf der anderen Seite wieder rauskommen. Und diese ganze Hippie-Symbolik, das handelt alles nur von Sterben und Wiedergeboren werden. Ja? Nur mal Sachen mit, die sich in der Halle sind, aber. Ja. Und du musst in den Kämmerchen. So, die Frage, also in der Beziehung hat die Jürgen und ich sehr, sehr intensiv Gespräche gehabt, weil die mir sehr lange über Wiedergeburt und so Sachen gehabt hat. Also die mich in Österreich schon immer sehr beschäftigt. Und wenn da drin schon Träumer, ich weiß nicht, ob du den Text so genau kennst, handelt auch von. Kleiner Tod und wieder. Feuerstein, wieder runter. Ja, nur noch durch diese Tür, nur noch die und nicht bedauern. Wo man das mit dem Sinn schon, also. So, gesehen haben, ja. Das Ärgerliche ist, dass das nicht öffentlich stattgefunden hat. Wenn das öffentlich stattgefunden hätte, das Risiko ist halt immer, sich der lächerlich verbreitet. Das ist halt genau in der so Männerszene. Es ist halt, irgendeiner sagt irgendwas vollkommen Intelligentes, aber irgendein Dummer in der Reihe fängt an zu lachen, das ist ja. Ja, ich denke halt, also